Es war wie immer, wenn ich sie ein paar Tage, Abende, Nächte nicht gesehen hatte. Ich fühlte mich, als hätte etwas in mir aufgehört zu klingen, und es breitete sich ein Schweigen aus. Es war kein quälendes Schweigen, aber es machte auch keinen großen Spaß. Okay, sie fehlte mir. Da steht der Stefan von der Sitte. Immer diese Versager. Lass mal einen großen Bogen machen. Kein Bock, mit dem Schluffi gesehen zu werden. Ich stand in der Raucherecke des Polizeipräsidiums gleich neben dem Parkplatz für die Dienstwagen. Grauer Beton, grauer Himmel. Alles vollkommen unbeweglich, in Stein gegossenes Leben. Was war das für ein langweiliger Ort? Wenigstens war keiner meiner langweiligen Kollegen da. Die rauchten alle nicht mehr. Bengels rauchte wie der Teufel. Ich glaub's nicht. Da steht er hier, raucht ganz in Ruhe und ich warte auf den Bericht. Na, wenigstens das sollten sie hinkriegen, wenn auch sonst schon nichts bei ihnen klappt. Dalli, Dalli! Ich ließ meine Zigarette aufs Pflaster fallen, ging zurück zu meinem Büro und dachte an ihre dunkelblaue Unterwäsche. Auf dem Weg über den Parkplatz schiss mir eine Möwe auf den Kopf. Havanna. Ein Hörspiel von Simone Buchholz für die Reihe Feminist Gangster. Regie Silke Hildebrand. Sexy and I know it. Als Thought Leader habe ich den Paradigm-Shift für unseren Laden eingeleitet. Ja, erstmal das Grundkonzept challengen. Da findet man schon ein paar Hiccups in den KPIs. Du sagst es. Bevor ich kam, litten die da ja an einem ziemlichen Innovation-Lag. Ich also? An das Creative müssen wir noch mehr ran. Das passt noch zero zu unserem bisherigen Customer Insights. Core Insights mit den Leuten zu sharen, das ist der Key. Durch meine Leadership Infusion und ein konsequentes Right-Sizing im Produktionsbereich habe ich den Boah, Wert des Unternehmens. Was mache ich hier eigentlich? Was für eine Scheiße. Warum verbringe ich meine Zeit mit diesen Schwachmaten? Naja, ich verdiene Geld. Ich muss einfach nur hier sitzen und heiß aussehen, und lächeln und am besten den Mund halten. Und niemandem eine reinhauen. Und am besten auch nicht so aussehen, als wäre mir danach. Und dann verdiene ich hier mein Geld. Also bleibe ich sitzen und lächle. Hey! Hallo! Bist du noch bei uns? Was? Mein Kollege hat dir gerade ein Kompliment gemacht. Ach ja? Sag nochmal, Gary. Sehr schönes Kleid. Mir gefällt dein Style, Barbie. Bonnie. Ich heiße Bonnie. Oh, Bonnie. Schönes Kleid. Also, 9 to 5 ist einfach nicht meine Attitude. Ja, sag ich das Kickoff. Weißt du, das Issue musste ich einfach mal adressieren. Warum löschen sich diese Arschnasen nicht selbst? Wie kann man so sein, ohne jeden Tag gegen den Spiegel spucken zu müssen? Naja, ich bin auch nicht viel besser. Ich spiele das Scheißspiel immerhin nett. Hey, Barbie, du hast gerade eine Message gekriegt. Bonnie. Nicht aufregen. Er möchte nur ein bisschen teasen. Und? Was und? Die Message. Ich muss los. Moment, der Abend. Ich meine, wir hatten dich doch für den Abend gleich mitgebucht. Sorry. Und die Nacht? Was ist mit der Nacht? Dunkel. Die Nacht ist dunkel, Baby. I'm sexy and I know it. Ich finde, die haben das echt ganz gut gemacht mit der Englischarbeit. Ich bin stolz auf die. Keiner schlechter als eine 3. Die haben jetzt ein schönes Wochenende. Ich finde, dass du nicht streng genug korrigierst. Die 7a braucht dringend mal eine Politik der harten Hand. Ich finde, dass kein Kind eine schlechtere Note als eine 4 verdient. Jeder ist im Leben doch zumindest ausreichend, oder? Also ich finde, du machst es dir da ein bisschen leicht. Unser Job ist es, denen beizubringen, dass man sich anstrengen muss, wenn man im Leben was erreichen will. Wann bist du eigentlich so geworden, Arthur? Weißt du das noch? Meine Güte, wie kann man nur so fahren? Alter, du fährst wie ein Stützstrumpf! Jetzt gib doch mal Gas! Mann! Hallo? Rechts ist das Gaspedal! Anni, guck an. Shitty, sende eine Sprachnachricht an Becky. Aufnahme gestartet. Hey, Becky, ich muss noch eine Tour machen. Ich hab schon angenommen, dann bin ich bei euch, okay? Fangt schon mal an, ja? Shitty, Nachricht versenden. Nachricht wurde versandt. Na, du Vogel, du. Jetzt weiß ich gar nicht genau, bist du eine Silbermöwe, Mittelmeermöwe oder Sturmmöwe? Hey, Becky. Wie finden wir das denn jetzt raus? Wir beiden. Sturmmöwe, eindeutig. Viel zu klein für die anderen beiden Arten. Sturmmöwe, Becky, ich schwöre, ich kenne mich aus mit Tieren, die auf die große Freiheit stehen. Möwen, wow. Hey, Bonnie, wo sind die anderen? Keine Ahnung, wo die anderen sind, Schätzchen. Du hast uns doch alle angepiepst, oder? Stimmt. Hatte ich gerade vergessen. Es ist echt immer das Gleiche mit dir. Wo hast du deinen Kopf, Schlaubirne? Na, die Damen? Hey, Bengels. Hey, Bengels. Wo ist Bella? Was soll ich denn das wissen? Ist das da eine Heringsmöwe? Das ist natürlich eine Sturmmöwe. Du bist auch so eine Sturmmöwe, Bonnie. Entschuldig bitte. Der Chaussee war total dicht. Ich bin tatsächlich mit dem Fahrrad stecken geblieben. Mach mal eine Pause, Bella. Wir sind auch erst seit ein paar Minuten da. Ah, ach so. Du siehst hübsch aus. Hast du jemanden kennengelernt? Oh nee, die können nicht alle mal. Sollen wir anfangen? Ja, fangen wir an. Okay. Ich habe euch alle angepiepst, weil es einen neuen Plan gibt. Das haben wir uns fast gedacht, Becky. Wie geht der Plan? Wir rauben eine Bank aus. Bist du irre? Eine Bank? Nee, Mädels, da mache ich nicht mit. Könnt ihr komplett vergessen. Bank finde ich auch hart, ey. Ich habe keinen Bock, meine besten Jahre in einer Einzelzelle zu verbringen. Jetzt lass sie doch erstmal erzählen. Du musst ja nur das scheiß Fluchtauto fahren. Ich muss Tresore knacken oder irgendwas in die Luft sprengen. In einer grasgesicherten Bank. Nee, bin da ganz bei Bella. Genau. Wo soll ich reinkriechen, wenn wir da einbrechen? In den Arsch des Kassierers? Wir brechen bestimmt nicht tagsüber ein. Oder, Becky? Wir sind bisher immer nur in Juwelenläden eingebrochen. Warum sollten wir plötzlich eine Bank klar machen? Hey, könnt ihr mal alle kurz die Luft anhalten? Es geht hier nicht um Fort Knox. Es geht um eine kleine, feine Privatbank. Ah, die ganz großen Arschlöcher. Richtig, die ganz großen Arschlöcher. Und zwar solche, die noch dazu knietief im Cum-Ex rumstecken. Woher weißt du das? Habe ich in den Panama Papers gelesen. Du hast dir die Panama Papers durchgelesen? Mhm. Klar, ihr nicht. Die verdienen es also nicht anders. Mhm. Sowohl die Bankchefs als auch die Kunden. Okay, wie ist der Plan? Wir räumen die Schließfächer aus. Die Schillenberg Bank verfügt über ungefähr 400 Schließfächer. Alle prall gefüllt mit dem Kram der reichen Leute dieser Stadt. Und wegen Schutz der Privatsphäre und so gibt es im Schließfachraum auch keine Kameras. Die Schillenberg Bank also? Genau die. Ich hatte da mal was mit dem Privatkundenchef. Ich weiß. Ich gehe da nicht nochmal ran, falls das zu deinem Plan gehören sollte. Du nicht? Ich weiß aber, wer stattdessen ran muss. Ach nee, Leute. Ich möchte mich endlich mal mit einem tollen Mann treffen. Stattdessen treffe ich immer nur irgendwelche Vollpfosten. Auch auf bei der Berufswahl, Bonnie. Alexander sieht echt nicht schlecht aus. Er ist halt ein blödes Arschloch, aber sonst ganz okay. Muss ich mir anschauen. Oh ja, das musst du. Ganz genau musst du dir das anschauen. Von allen verfügbaren Seiten. Wollt ihr den Plan hören oder Karlauern? Ich würde den Plan gern hören. Das heißt aber noch nicht, dass ich dabei bin. Same here. Ja. Okay, her mit dem Plan. Und ihr lasst mich ausreden. Also, Bonnie eröffnet ein Konto bei der Schillenberg Bank und steigt direkt hoch ein mit einem Haufen Bargeld. So kommt relativ zuverlässig der Privatkundentyp ins Spiel wegen Geldwäsche und so. Er wird dir auf den Zahn führen wollen. Bei Typen wie dem braucht Bonnie nur ein paar Minuten und dann hat sie ihn an der Angel. Was willst du damit? Halt die Luft an, Bonnie. Ihr habt gesagt, ihr lasst mich ausreden. Während Bonnie in den folgenden Wochen all ihre Aufmerksamkeit darauf lenkt, den Privatkunden-Heini dazu zu bringen, unbedingt mit ihr ins Bett zu wollen, besorgen wir K.O.-Tropfen und einen neuen Fluchtwagen. Bangers. Mhm. Du beschaffst einen Wagen mit ordentlich Bums und Platz für uns vier Ladies. Ich organisiere das Schlafmittel. Bonnie, du kümmerst dich wie immer selbst um dein Werkzeug für die Schließfächer. Ich denke aber, diesmal wird's wohl nicht ohne Sprengstoff gehen. Boom. Yeah. Trotzdem sollte alles in eine Sporttasche passen, die Bella noch elegant handeln kann, weil unsere Schlangenfrau bringt das Zeug am Tag X rein. Bella, du müsstest dich da vorher schon 2-3 Mal über Nacht einschließen lassen, damit wir wissen, was da genau los ist, wenn die Schotten dicht sind. Zusätzlich machst du zur Sicherheit noch ein paar Aufnahmen von den ruhigen Nachtstunden dort, die ich schnell und leicht in die Bilder der Überwachung einziehen kann, falls mir da irgendwas fehlt. So, ich sitze während der ganzen Aktion mit Bengels im Fluchtwagen vor der Tür und spiele ein bisschen Hide and Seek mit den Sicherheitssystemen. Wir haben bis Ende Mai Zeit mit den Vorbereitungen. Die Aktion läuft über Pfingsten. Das sind noch gut 4 Wochen. Und wenn wir alle die Reste vom letzten Bruch bei Bulgari zusammenlegen, müsste genug Bargeld am Start sein, damit Bonnie sich in schönster Ruhe mit dem Privatkundenchef unterhalten kann, um ihn davon zu überzeugen, dass sie alles ist, aber keine Geldwäscherin. Nicht schlecht, Becky. Kann man machen. Es ist so selten, dass Bankräuber mit einem Ding durchkommen. Sollen wir nicht lieber mal ein Museum oder so? Aber wenn sie durchkommen? Wir wären gemachte Frauen. Das klingt nach sehr viel schönem Geld. Ich tippe auf einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Eins habe ich noch nicht ganz verstanden. Wieso soll ich vorher mit dem Privatkundenchef anbandeln? Ganz einfach. Wenn es dann endlich soweit ist, schlägst du ihm vor, dass du es ihm in seinem Büro besorgst. Von wegen der besonderen Atmosphäre oder so. Und dann bist du schon mal drin, schnappst dir seine Schlüsselkarte und du und Bella können zum Schluss ganz einfach mit der Beute durch den Haupteingang wieder rausmarschieren. Ich müsste danach nie wieder schmierige Typen gegen Geld vögeln. Nee, nur noch zum Vergnügen. Ich hätte keine Arschlochkollegen mehr. Du könntest eine Privatschule gründen, Bella. Und ich einen Limousinen-Service aufmachen. Und du, Becky? Oh, ich finde ja immer was, worauf ich Lust habe. Wir brauchen noch eine wasserdichte Exit-Strategie. Es steht und fällt mit dem Fluchtplan. Vielleicht machen wir auch gar nichts Großes, bleiben einfach in der Nähe und verteilen das Geld an vielen verschiedenen Orten. Auf gar keinen Fall bleiben wir in Deutschland. No way. Nach so einer Nummer tauchst du definitiv ab. Wir müssten nach Südfrankreich. In Südfrankreich kannst du nicht abtauchen. Da musst du schon nach Nicaragua oder auf die Bahamas. Morgen ist Samstag, da können wir eh noch nicht mit der Bank anfangen. Wir treffen uns über Nacht alle bei mir. Trinken und rauchen und denken nach. Und habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir machen es. Nur eine Frage noch. Warum knöpfen wir uns nicht lieber eine kleine Filiale von irgendwas am Stadtrand vor? Wäre das nicht einfacher, als so ein Prestigeobjekt und Bürgermeisters Liebling zu knacken? Die Schließfächer sind doch überall voll mit Kohle. Jeder Banküberfall muss immer auch ein politisches Statement sein. So wie eigentlich alles im Leben. Also wenn das so ist, dann bin ich zumindest, was Sex angeht, eine verdammte Neoliberale. Ich bin Humanistin. Radikale Humanistin. Du, was schaut ihr mich denn alle so an? Wir wollen wissen, was du bist, Bengels. Weiß ich nicht. Politik interessiert mich nicht. Ich finde alle Regeln scheiße. Du bist Anarcho-Elvis. Ich kannte die Mädels und ich wusste, was sie manchmal so trieben. Juweliere, Schmuckgeschäfte und so. Aber eine Bank? Mein lieber Scholli, ich war mir sicher, diesmal werden sie geschnappt. Und? Eine Bank. Seid ihr irre? Bankräuber landen zu 90% im Knast. Du kannst es ja auch sofort wieder vergessen. Oder du wirst mit einem Schlag reich. So wie wir. Wie soll ich euch bei der Sache denn helfen? Wir finden schon was für dich. Wir haben doch bisher immer was gefunden. Das stimmt natürlich. Bisher haben sie mich jedes Mal irgendwann gebraucht. Okay, vielleicht war es auch so, dass Bengels es so eingefädelt hat, dass sie mich brauchen. Ich kann mir ja meistens nur sehr schlecht vorstellen, dass ich wirklich hilfreich sein kann. Bei der Polizei würden sie mich lieber heute als morgen loswerden, so ein mieser Bulle bin ich. Na komm schon. Denk doch mal nach. Und dann machst du mit. Ich spiele währenddessen noch ein bisschen an die Rom. Maja. Wenigstens im Bett scheine ich nicht ganz so übel zu sein. Die Karre steht im Ruhrgebiet. Ich bin schon dran. Ich könnte sie nächste Woche holen und umspritzen. Was ist denn das für eine Karre? Eine schicke Limousine. Mercedes-Benz S-Klasse. 612 AMG PS. Von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden. Ist das nicht ein bisschen auffällig? Eben nicht. Die Hälfte aller Gangster fährt so ein Ding, gerade in der Speziallackierung, die ich ihm verpassen werde. Was für eine Speziallackierung stellst du dir denn vor? Matt-schwarz. Die Jungs lieben es, weil sie dann so tun können, als wären sie Batman. Wir hauen also mit der Karre ab und die Bullen ziehen dann erstmal das komplette Rotlichtmilieu auf links, bis sie verstehen, dass das alles ganz anders gelaufen sein muss. Aber bis dahin sind wir längst über eine Berge. Ich weiß nicht. Wir sollen echt so eine Ludenschleuder benutzen? Oh, ich sag euch, spaziert einmal durchs Milieu und ihr werdet sehen, jeder Zweite fährt so ein Ding. Perfektes Fluchtauto. Und wo genau wollen wir damit hin? Ich bin weiterhin dafür, hier zu bleiben und die Kohle in unseren Wohnungen zu bunkern. Ich bin weiterhin für Südfrankreich. Dann bin ich weiterhin für Nicaragua. Was hast du denn gegen Südfrankreich? Wir hätten nur eine Grenze zu passieren. Das spricht doch total dafür. Bella, es ist so schwach, so nah dran. Das ist EU, das ist nicht ausgebufft genug. Ich will es ausgebufft. Und ich will neben Klaus landen. Was haltet ihr von Marokko? Solange es nicht Marrakesch ist, Marrakesch ist mir echt zu überlaufen. Ich meine Casablanca. Du bist so eine Kitschseele, Bella. Ach, scheiß auf den Film. Casablanca ist eine moderne 3-Millionen-Stadt am Atlantik. Man kann da gut leben und untertauchen. Es gibt eine Fähre von Sète in Südfrankreich nach Tanger. Wenn wir es bis auf die Fähre schaffen, sind wir weg. Dann findet uns keiner mehr. Schon gar nicht die deutsche Polizei. Ey, woher weißt du das so genau? Ich hatte während des Studiums mal was mit einem Literaturprofessor aus Casablanca. Ich habe den dann ein paar Mal da besucht. Der hatte die schönsten Unterarme auf der ganzen Welt. Was wäre ich da hingezogen? Mit wem hattest du eigentlich nichts, Bella? Mit meinem Kollegen Arthur, zum Beispiel. Ah ja? Ich finde die Casablanca-Variante gut. Wir tauchen da ab und dann lassen wir ein paar Monate Gras über die Sache wachsen und dann schauen wir mal, was wir machen wollen. Boah, ich habe da ein schönes Bild vor Augen. Marihuana Tag ein, Tag aus, monatelang. Nicht monatelang, Bonnie. Jahrelang. Wir müssen komplett abtauchen. Wir rauben eine Bank aus. Darauf steht im Kapitalismus die Todesstrafe. Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank? Oh Gott, ich liebe Brecht. Brecht muss so sexy gewesen sein, diese Klugheit, diese Idee. Bella, jetzt hör mal auf, Brecht, du meine Güte. Kurt Weil, okay, das kann ich verstehen. Gefährliche Lippen, der Typ, aber Brecht, also nee. Sag mal, hackt's eigentlich bei euch? Wir sind hier mitten in der Planung. Und ihr wollt mit ein paar toten Dichtern ficken? Manchmal sind die Toten aufregender als die Lebenden, Schätzchen. Also, wir schuckeln ruhig nach Sète und von da nehmen wir die Fähre nach Marokko. Sollen wir es so machen? Ich check mal eben die Fährverbindung. Bingo. Jeden zweiten Abend eine Fähre nach Tanga, keine Vorreservierung nötig. Man muss einfach nur rauffahren und zahlen. Auf dem Weg dahin könnten wir in Antwerpen bei diesem alten Freund meines Vaters vorbeischauen. Wäre ja schön, wenn wir die Juwelen noch in Europa umsetzen können. Zu einem vernünftigen Preis, oder? Richtig. Kannst du mit dem mal unauffällig Kontakt aufnehmen? Der ist doch immer ganz zugänglich, wenn wir was von ihm wollen, beziehungsweise was wir ihn haben. Er liebt uns. Ich rufe ihn an. Dann schreibe ich schnell dem Typen im Ruhrgebiet, dass ich die Karre nehme. Ja? Ja, mach das. Ich will AMG fahren. Scheiß drauf, dass es eine Ludenschleuder ist. Okay, und wer tackert eine schöne Biografie für Bonnie zusammen? Die schöne, reiche Erbin oder so? Gebt mir noch eine Flasche Wein. Und eine halbe Stunde. Okay, Bella übernimmt Bonnies Geschichte. Ich kann mir aber auch selber was ausdenken. Bonnie, echt jetzt? Was denn? Das letzte Mal, als du dir eine gefälschte Biografie ausgedacht hast, warst du am Ende eine Art Cyborg. Er hat es geglaubt. Und irgendwie war der tatsächlich auch mal echt süß. Er war vollkommen betrunken. Und das hat uns den Arsch gerettet. Sonst essen wir jetzt alle im Bau. Okay, bevor ich hier anfange, professionell zu trinken... Was brauchen wir noch? Eine schöne Flasche K.O.-Tropfen für Bonnies Privatkundenchef und eine Stirnkamera für dich, Bella. Und du brauchst den Inhalt für die Sporttasche, mit der du dich am Nachmittag vor dem Bruch in der Bank einschließen lässt. Bonnie, kümmerst du dich darum? Sprengstoff und Handschuhe und Zündschnüre und was weiß ich, was Bella für dich da drin bunkern muss? Ist quasi schon beschafftes Zeug. Ich war in den Straßen unterwegs. Lief ziellos durch die Nacht, der Himmel drückte die Wolken nieder. Ich duckte mich und lief unten durch. Mir war klar, dass Bengels und ihre Freundinnen wie die Wahnsinnigen am Plan waren. Und ich hasste den Gedanken, dass sie dabei waren, sich dermaßen in Schwierigkeiten zu bringen. Aber gleichzeitig fand ich die Vorstellung, mit einer Bankräuberin zu schlafen, auch hochinteressant. Bengels und ich kannten uns schon ewig. Wir hatten uns damals auf der Polizeischule kennengelernt. Sie kam am ersten Tag rein, sah aus wie ein Engel mit ihren langen, blonden Locken, machte ein, zwei dreckige Witze und wir waren alle in sie verknallt. Ich hatte relativ schnell kapiert, dass sie eigentlich gar keine Polizistin werden wollte. Das Einzige, was sie wollte, war Streifenwagen fahren lernen. Nach einem halben Jahr hatte sie unseren Ausbilder lauthals und nachhaltig als blödes Arschloch beschimpft und war hochkant rausgeflogen. Ich hatte sie zum Tor gebracht und sie um eine Telefonnummer oder etwas in der Art gebeten. Sie hatte nur mit dem Kopf geschüttelt. Von da an war sie für 7 Jahre aus meinem Leben verschwunden, bis sie mir eines Nachts gegenüber gesessen hatte, in meinem Büro, auf der Wache. Sie trug einen dieser amerikanischen Tankwart-Overalls und eine absurde Menge von klappernden Armbändern am linken Handgelenk. Ich wollte sofort ihr Lover werden. Guten Tag, die Dame. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Ich möchte bitte ein Konto eröffnen. Oh, sehr gern. Kröger mein Name. Wenn Sie mir bitte folgen würden, Frau... Balmer. Susanne Balmer. Setzen Sie sich doch bitte. Danke. Wissen Sie schon, welche Art von Konto für Sie am besten wäre? Nein, ich habe leider überhaupt keine Erfahrung in diesen Finanzdingen. Aber das Bargeld muss einfach irgendwo hin. Das Bargeld? Ja. Hier, 300.000. Da sind 300.000 Euro drin? Und ich bin echt froh, wenn ich die los bin. Verzeihen Sie, aber ich muss Sie das jetzt fragen. Können Sie mir sagen, wo das Geld herkommt? Ach, ich habe einfach den ganzen alten Plunder verkauft. Den alten Plunder? Schmuck, Antiquitäten, Teppiche, Bilder. Ich konnte das Zeug echt nicht mehr sehen. Sowas kann einem auf Dauer ja richtig die Augen verstopfen. Also ein Erbe? Ja, sozusagen. Ich wohne in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Vor 20 Jahren ist erst mein Großvater gestorben. Dann meine Großmutter. Vor ein paar Jahren kurz nacheinander meine Eltern. Ich würde es eher Familienbesitz als Erbe nennen. Naja, entschuldigen Sie. Jetzt hatte ich eben das Gefühl, mich mal von ein bisschen Vergangenheit befreien zu müssen. Ich denke sogar darüber nach, das Haus zu verkaufen und ins Ausland zu gehen. Machen Sie hier auch Immobilien? Oh ja, Immobilien. Natürlich machen wir auch Immobilien. Aber wenn ich das noch fragen darf, warum machen Sie diese Geschäfte nicht mit Ihrer Hausbank? Ich meine, Ihre Familie hat doch sicher irgendwo feste Konten. Ich habe mich mit meinem Bankberater gezankt. Oh. Er wollte mein Bargeld nicht. Naja, ich muss zugeben, so viel Bargeld ist auch nicht ganz einfach. Für uns auch nicht, also... Und er wollte mich flachlegen. Oha. Das Haus hat übrigens einen direkten Zugang zum Wasser. Geben Sie mir eine Sekunde. Ich würde gern noch einen Kollegen dazu bitten. Ja. Er ist angebissen. Ich wusste, dass ich dich hier finde. Engel! Sag mal, was soll das? Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich hätte dir fast in die Eier getreten. Mach so einen Scheiß nie wieder. Hättest du nicht. Was macht dich da so sicher, Bulle? Nenn mich nicht Bulle. Soll ich Stefan sagen? Steve. Du könntest Steve sagen. Nein. Kann ich auch eine? Darfst du denn schon rauchen, Stevie? Was soll das eigentlich werden, das neue Batmobil? Seit wann stehst du auf so mattschwarzen Scheiß? Kann ich dir nicht sagen. Aha. Verstehe. Oder machst du jetzt doch mit? Wo mache ich mit? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Dich kriege ich schon noch. Aber... Wird das da hinten schon dunkel? Ja. Ich glaube, es ist langsam Zeit, ins Bett zu gehen. Natürlich würde sie mich noch kriegen. Sie kriegte mich jedes verdammte Mal. Nachdem wir dann auf der Rückbank dieser furchtbar hässlichen S-Klasse miteinander geschlafen hatten, ging ich in die nächste Kneipe. Auf dem Weg kickte ich ein paar leere Bierdosen durch die Gegend und dachte, dass die Tage anders werden mussten. Die Nächte konnten im Prinzip so bleiben. Hallo? Hallo, Frau Palmer. Alexander Steiner hier. Wir haben vor 2 Tagen in der Schillenbergbank über Ihren Wunsch gesprochen, ein Konto bei uns zu eröffnen. Oh, hallo. Wie nett, dass Sie sich melden, Herr Steiner. Ich wollte Ihnen nur persönlich mitteilen, dass das alles klar geht. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie als Kundin gewinnen können. Och, wie schön. Ich danke Ihnen. Kommen Sie einfach morgen wieder mit dem Geld vorbei. Frau Kröger erwartet Sie und regelt die Formalitäten, die noch nötig sind. Na, dann mache ich das. Richten Sie Frau Schröder doch schon mal meine besten Grüße aus. Ich komme gleich morgen früh. Und dann freue ich mich darauf, Ihre Kundin zu werden. Ich freue mich darüber auch persönlich, wenn ich das mal eben anfügen darf. Das dürfen Sie. Natürlich dürfen Sie das. Ich hätte große Lust, diese neue Geschäftsbeziehung gebührend zu feiern. Ja? Warum eigentlich nicht? Morgen Abend? Warten Sie, ich schaue mal schnell in meinen Kalender. Morgen ist Donnerstag. Freitagabend? Freitagabend, sehr schön. Ich hole Sie zu Hause ab. Innozentiastraße 27, wie wir das hier in unseren Unterlagen haben? Genau, Innozentiastraße 27, sehr schön. 19:30 Uhr? Ich hole Sie ab. Okay, bis dann. Bis dann. Scheiße, verdammte Innozentiastraße, die knasten mich doch sofort ein, wenn ich da vor fremden Häusern rumlungere. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße, ey. Naja, mit einer Flasche Champagner in der Hand wird's gehen, dann mache ich halt auf Bohème-Reiche. So, ich bin jetzt hier fertig. Gut, dann mache ich jetzt auch Feierabend. Wir müssen es auch nicht übertreiben mit dem Putzen. Von mir aus kann ja der ganze Laden abfackeln. Hast du was gegen die Banken? Nee, aber die Banken haben was gegen mich. Die Ladies sind echt ein Wahnsinnsteam, in jeder Hinsicht. Sie sind wahnsinnig, aber sie sind eben auch wahnsinnig gut in dem, was sie so tun. Becky ist der Kopf der Truppe, Bangles kann alles mit Autos und Bonnie mit Feinwerkzeug und Sprengstoff. Und dann Bella, die Schlangenfrau. Ich werde auch nicht jünger, von wegen Schlangenfrau. Wenn man sie so sieht, in ihrem gepflegten Lehrerinnen-Look, käme man niemals auf den Gedanken, dass sie ein so ausgefallenes Hobby hat. Erstmal raus aus dem Damenbad. Herrlich altmodisch. Dass die in der Bank überhaupt eine Kundentoilette haben. Gibt's denn sowas noch? Dazu ein echt schickes Ding, wie in so einem Film aus den 60ern. Wie sie es schafft, sich durch die schmalsten Fenster zu quetschen. Sie findet immer ein Eckchen, das sonst keiner wahrnimmt. Und schafft es dort stundenlang bewegungslos auszuharren. Und immer schön aus dem Blickfeld der Kamera bleiben. Wahrscheinlich wäre sie auch beim Varieté was geworden. Ja, du süßen, da guck dir, Such dir was, Gibt aber nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter, meine Damen und Herren. Hier gibt's nichts zu sehen. Boah, die Biester reagieren nicht auf Bewegung, ich glaub's nicht. Für Bella scheinen die Gesetze der Schwerkraft nicht zu gelten. Dann ab jetzt eben Spider-Woman. Wenn man sie eine Wand erklimmen sieht, traut man seinen Augen kaum. Sie scheint nicht zu klettern, sondern fliegt die Wände förmlich hoch. Jetzt das Seil. Wie in diesem chinesischen Martial-Arts-Film. Runter mit dem Puls jetzt, runter mit dem Herzschlag. Ruhig, Bella. Ganz, ganz ruhig. Amnesty International, Attack, beide drin. BirdLife International, ja, Vögel, das finde ich auch gut. Earth First, radikale Umweltgruppe, ja komm ey, warum nicht, die können das auch noch gut gebrauchen. Extinction Rebellion, ja komm, okay, dann doch, immer noch. Hier, ja, für die Rechte von Waldvölkern, aber hallo, die sind sowas von drin. Foodwatch, Greenpeace, jo, klar. Oxfam, drin. Pro-Asyl, drin. Regenwald retten, jupp. Robin Wood, jawoll. Sea Shepherd. Naja, komm, radikal bin ich auch, okay. Drin. Terre de Femme, unbedingt. Urgewalt. Toller Name. Umwelt- und Menschenrechte, ja, drin. Vier Pfoten, eh klar. World Future Council. Abgefahren. Okay. Das ist doch eine schöne Stange an sehr guten Läden. Genau die richtige Investitionsstrategie für das reue Geld aus den stillgelegten Cum-Ex-Fonds. Das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Für mich noch ein Bier, bitte. Flasche oder gezapft? Flasche. Hier, bitteschön. Ich saß in dieser Kneipe am Tresen. Es war noch lange nicht Abend. Wenn man es gut mit mir meinte, konnte man sagen, es war später Nachmittag. Die Frühschicht auf der Wache war ein Desaster gewesen. Alles ging schief. Nichts haute hin. An dem Tag war mir doch tatsächlich ein junger Handtaschenräuber über die Zäune einer Schrebergartenkolonie stiften gegangen. Ich war das Gespött des Polizeikommissariats 16. Am liebsten hätte ich mir zum Bier auch direkt ein neues Leben bestellt. Und ich versuchte krampfhaft, nicht dahin zu denken, wo das neue Leben war. Es fing mit B an und hörte mit Angels auf. Genau genommen war mein Leben nämlich von dem Moment an schief gegangen, indem sie zum Tor dieser scheiß Polizeischule rausspazierte, den gestreckten Mittelfinger in die Luft gereckt. Von da an, als sie allen gezeigt hatte, wie man Dinge, die drohen, dich kaputt zu machen, einfach selbst kaputt macht, hatte ich keinen Bock mehr. Ich sah keinen Sinn mehr darin, Polizist zu werden. Mein neues Leben würde also mit B anfangen und mit Ankh-Überfall enden. Ich müsste Bengels und ihren Freundinnen nur noch ein einziges Mal helfen und würde direkt mit dem Fluchtwagen sitzen. Es klang verlockend leicht. Einfach auf alles scheißen. So wie die vier Frauen es seit Jahren taten. Ich zündete mir eine Zigarette an, trank mein Bier aus, bestellte noch eins und wusste, dass ich spätestens heute Abend wieder vor einem gewissen Haus stehen und ein gewisses Fenster anheulen würde. Wobei du noch rauchst, Becky, wie so eine Anfängerin. Lass es doch einfach. Ich bin Anfängerin, jetzt diskriminier mich nicht. Ich verstehe echt noch nicht, warum du jetzt mit dem Rauchen anfangen willst. Mann, du bist 34. Entweder man fängt mit 14 an oder gar nicht. Wann hast du denn angefangen? 11. Aber wie findest du die Karre? Totale Prollschleuder. Ja, aber wann fährt man das schon mal? Und entscheidend ist am Ende, was ich da unter der Motorhaube geregelt habe. Du hast die Karre getuned. Klar, was glaubst du denn? Vorher hat das ja nur so geblinkt. Jetzt ballert das auf. Was hast du denn eigentlich gemacht, bevor du alt genug warst, Auto zu fahren? Autos repariert? In der Werkstatt meiner Mutter? Ach, ich vergesse das immer, dass du ein Leben vor der Polizeischule hattest. Ja, aber das war ja auch nur, weil ich so richtig fahren lernen wollte. Fahren, fahren, fahren. Hecken, hecken, hecken. Meine Pflegemutter hat mich zum Kaffee eingeladen. Mit Kuchen. Und? Gehst du hin? Weiß nicht. Bestimmt ist das alte Arschloch auch da. Und sie macht dann wieder auf, wieso? War doch gar nichts. Und Versöhnung und den ganzen heile Weltmist. Schon beim Gedanken daran wird mir so dermaßen schlecht. Und dann auch noch Kuchen? Genau. Ich hasse Kuchen. Sei nicht traurig, Schätzchen. Geht schon. Du hast es hinter dir. Niemand kann dich mehr in irgendeine Pflegefamilie stecken. Niemand. Und niemand fasst dich mehr an, wenn du es nicht willst. Und keiner kann dir mehr wehtun. Und wenn doch, dann bin ich da und schieß dir über den Haufen. Manche Sachen vergisst man nicht, Bengels. Ich weiß. Wenn ich dann gerade dabei bin, doch was davon zu vergessen, dann schlägt plötzlich mein Körper Alarm und erinnert mich an alles, was war. Der vergisst am allerwenigsten. Mein Körper weiß auch immer ganz genau und ganz von alleine, wie er sich in die nächste Kurve werfen muss. Bengels, du bist irre. Ich hab dich auch lieb, Becky. Bist du ein Bier? Ja. Bella hat gestern Nacht 1A Kamerabilder produziert. Die Jungs von der Sicherheitsfirma, die vor den Überwachungsvideos rumsitzen, die werden ein sehr ruhiges Pfingstwochenende haben. Ist ja auch gut wieder rausgekommen? Ihr tut der Rücken ein bisschen weh. War ja klar. Wenn man stundenlang auf Fliesen sitzt, an eine Wand gelehnt. Aber die Damentoilette der Schillenbergbank ist wohl ein richtiges Schmuckkästchen. Na, die wollen es beim Koksen eben auch stilvoll haben. Oder wenn sie ihre letzten Skrupel die Toilette runterspülen. Und Bonnie, hast du was von der gehört? Sie trifft sich morgen Abend mit dem Privatkundenmacker zum Essen. Jawohl, nun, das ging ja schnell. Ja, hoffentlich nicht zu schnell. Die muss ich noch 3 Wochen hinhalten. Na, fährt sie halt zwischendrin noch mal 2 Wochen in die Ferien? Nach Barbados? Oder fängt sich eine Grippe ein? Ach, whatever. Das macht die doch locker. Wie nennt die sich gleich? Suzanne Balmain. Suzanne Balmain. Was für ein beknackter Name. Naja, Bengels? Halt, stopp. Man kann wirklich von niemandem erwarten, sich sein Leben lang auch nur ansatzweise Bianca nennen zu lassen. Das siehst du doch ein, oder? Rebecca? Das sehe ich ein, Bianca. Ey, wer, du sagst das jetzt hier nochmal? Komm, gib mir noch eine Kippe, dann sage ich es nie wieder. Ansonsten wird es natürlich eng für dich. Hier, Mädchen, rauch und vergiss Bianca. Diese Frau existiert nämlich nicht. Genau wie meine Pflegemutter. Welche Pflegemutter? Ich kenne keine Pflegemutter. Bonnie hat leider ein kleines Problem. Ja, nämlich? Der Typ will sie zu Hause abholen. Oh. Ja, bei der Adresse, die wir in ihre falsche Bio gepflanzt haben. Mhm. Und jetzt muss sie zusehen, dass sie morgen Abend unauffällig und genau im richtigen Augenblick vor dem Haus in der Innocentiastraße 27 steht. Ich kann sie doch mit dem Taxi hinfahren. Nee, ich fahr sie hin. Und wart mit ihrem Auto an der Ecke. Du passt den Typen ab, wenn er aus der Bank kommt und fährst mit der Taxi hinterher. Kurz bevor er um die Ecke biegt, steht Bonnie dann bereit, weil du uns natürlich im perfekten Moment Bescheid gesagt hast. Viel besser. Aber warum bist du immer so schlau, Becky? Ich hatte als Kind keine Spielsachen. Heißt? Ich hatte nur mein Köpfchen. Aber immerhin. Bei mir waren da immer nur Autos drin. Was macht eigentlich dein Bulle? Er ist nicht mein Bulle. Naja, meiner ist er nicht. Er ist unser Bulle. In gewissen Momenten. Ey, ein Bulle für gewisse Stunden. Also was macht er? Verbringt viel Zeit in der Kneipe. Versucht nachzudenken. Worüber? Banküberfälle? Pro oder Contra? Willst du ihn dabei haben? Keine Ahnung. Es kommt bestimmt der Moment, in dem wir ihn brauchen können. Dieser Moment kam ja bisher immer. Ich meine, willst du ihn im Fluchtwagen nach Frankreich dabei haben? Und in Casablanca? Keine Ahnung. Ach, was weiß denn ich? Ich glaube, es wäre gut, ihn an Bord zu haben. Während der Aktion und später im Auto und von mir aus auch in Casablanca. Dann gibt er sein komplettes Leben auf. Dieses ganze Beamtending, ich weiß nicht. Was hat er denn dann noch? Dich? Und einen Haufen Kohle. Im Bett ist eine echte Rakete. Davon habe ich sogar schon gehört. Waren wir das letzte Mal so laut? Kannst du wohl laut sagen. Okay, ich rede heute Abend nochmal mit ihm. Worüber? Dass er, wenn er mit will, nicht mehr so laut sein soll. Hi, Benge. Na, komm rein. Hier riecht's nach Essen. Du kochst? Ja, ich dachte, naja, ich bin mal so eine Art Freundin. Wow, was gibt's denn? Fleisch. Oh, wow. Und was dazu? Soße. Und Brot. Toll, das ist echt toll. Wein oder Bier? Bier hatte ich schon. Ich nehme gern ein Glas Wein. Ist Rotwein okay? Sehr okay. Setz dich doch. Ich setzte mich an den Küchentisch und machte mir eine Zigarette an. Es war das erste Mal in all den Jahren, in denen wir uns kannten, dass Bengels für mich kochte. Und ich fand das hochverdächtig. Natürlich. Banküberfall. So, hier, bitte fang an. Guten Appetit. Und? Wie sieht's aus? Was? Na, machst du mit? Wo soll ich mitmachen? Komm schon, Bulle. Gib dir einen Ruck. Wo bleiben die denn, ey? Die kommen schon. Wenn Bengels sagt, sie gibt rechtzeitig Bescheid, dann gibt sie rechtzeitig Bescheid. Er wollte mich um 19.30 Uhr abholen. Jetzt ist es gleich 10 nach halb. Ha, Bengels. Siehst du? Alles Chico. Wann? 2 Minuten ab jetzt. Okay. Wünsch mir Glück. Du wirst den dermaßen um den Finger wickeln. Ich kenn dich doch. Hast du deine Shampoosflasche? Hier, an der Frau. Ich melde mich morgen. So, Bärchen. Jetzt sieh mal zu, dass du hier anrauschst. Zu lang kann ich nicht mit einer Flasche Shampoos vor diesem Palast rumstehen, ohne dass einer rauskommt und ihn trinken will. Ach, na also, geht doch. Guten Abend. Guten Abend. Ich hätte auch geklingelt. Ach, ich hab nichts gegen frische Luft. Ist das Champagner? Richtig. Und hier sind 2 Gläser. Wir wollten doch feiern. Nicht schlecht, Frau Ballmann, nicht schlecht. Nichts wie rein in die gute Stube. Oh, Baby. Ich könnte die ganze Nacht mit dir feiern. Dann ruf mich einfach wieder an. Gleich morgen. Das mache ich gleich morgen. Morgen fliege ich für ein paar Wochen nach Barbados. Oh, mein Baby. Kannst du nicht machen. Wir treffen uns, wenn ich wieder hier bin, versprochen. Ja, bitte. Gleich, wenn du wieder da bist. Oh, verdammt, du bist wirklich so hot, Baby. Je nachdem, was man gerade macht, sind 3 Wochen entweder eine lange Zeit oder eben nur eine sehr kurze. Nehme ich meine 3 Wochen auf dem Revier, dann kommt mir die Zeit sehr lang vor. Vor allem, weil Bengels kaum noch Zeit für mich hatte. Auch in den Nächten nicht. Die 4 machten wirklich ernst mit ihrem Plan. Straßen wurden ausgekundschaftet, Taschen gepackt, Pässe gefälscht, Brote geschmiert. Und dann waren die 3 Wochen um. Und ich würde Bengels vielleicht nie mehr wiedersehen. Ich glaub's nicht, Becky. Das ist alles, was du mitnimmst? Mein Rucksack? Ja, wieso? Wir kommen vielleicht nie wieder zurück. Und? Naja, Trophäen, Erinnerungen, solche Sachen halt. Sowas habe ich nicht. Okay, dann gib her. Von wem ist denn der Riesenschrank? Na, rate mal. Sie ist so eine coole Safeknackerin und gleichzeitig so ein kleines romantisches Mädchen. Also ich weiß nicht, wie sie das macht und warum sie das macht. Hast du ihren Pass? Habe ich. Und den von Bella auch? Alle, die falschen und die echten. Okay. Wir sollten mal langsam los. Ja, sag mir. Kann ich noch eine rauchen? Wow, du siehst wirklich umwerfend aus, Barbados Lady. Danke. Es war aber auch echt schön, mal wieder da zu sein, obwohl ich gar nicht allzu viel Zeit am Strand verbracht habe. Was hast du denn gemacht? Ach, so dies und das, du weißt schon, Barbados eben. Ja, ja, klar, ja, ich weiß, ich weiß. Möchtest du eine Vorspeise? Wenn du eine möchtest? Ich kann die Hauptspeise nicht erwarten. Lass uns eine Vorspeise nehmen. Suchst du es für uns aus? Meeresfrüchteplatte für zwei? Mhm. Und dann schauen wir, worauf wir Appetit haben. Hört sich nach einem perfekten Plan an. Oh, entschuldige mich einen Moment. Ich muss aber kurz reingehen. Ne? Na klar. Hey, trink dich den ganzen Champagner aus, ja? Ja, ja. Boah, ich kotze. Was für ein schmieriger Sack. Wahnsinn. Okay, er sieht echt ganz gut aus, mit ein bisschen Abstand. Aber aus der Nähe? Alter, bin ich froh, wenn das Pferd geritten ist. Darf ich Ihnen nachschenken? Ja. Und wenn Sie mir noch ein sehr schnelles Glas Wodka bringen würden, damit ich die Fassbrause hier runterspülen kann? Verstehe. Bringe ich Ihnen sofort. Hat Bella sich gemeldet? Alles okay bei ihr? Keine Telefonate aus der Bank raus und in die Bank rein. Nur im Notfall. For security reasons. Stimmt. Hatte ich vergessen. Was von Bonnie gehört? Vor einer guten Stunde, da war der Typ wohl gerade auf Klo oder so. Und sie hat sich einen Wodka bestellt. Ich hab mich jetzt an mein System. Hey, musst du im Fluchtwagen rauchen? Wenn nicht in einem Fluchtwagen. Wo denn dann? Okay, ich bin drin. Du bist der Hammer. Gelernt ist gelernt. So, und jetzt spulen wir den Jungs in Bilverda mal ein paar entspannte Nachtaufnahmen von absolut gar nichts rein. Damit die heute auch auf gar keinen Fall nervös werden. So, läuft. Oh, Bonnie. Sie sind auf dem Weg in die Bank. Hey, der ist tatsächlich so ein Idiot, dass er ihr sein Büro zeigen muss. Ich fass es nicht. Ich habe auch bis eben nicht daran geglaubt, dass der Plan aufgeht. Echt nicht? Nee, echt nicht. Aber ich wollte euch den Spaß nicht verderben. Naja, ich war auch eher so bei 50-50. Aber der Typ ist dann doch eben nur ein Mann. Da ist am Ende immer Verlass drauf, dass die nicht die hellsten Kerzen auf der Torte sind. Okay, lass vorfahren. Es geht los. Mal dann. Schöne Aussicht hast du hier. Die schönste Aussicht tanzt gerade vor meinen Augen, Babe. Setz dich hin, wo du willst. Ich mache uns eine Flasche auf. Darf ich mich auch auf den Schreibtisch setzen, Chef? Wenn du mich so fragst, dann würde ich sagen, nichts lieber als das. Reichst du mir schon mal die Gläser rüber? Ja, ich mach schon mal den Shampoos auf. So, jetzt schnell das Fläschchen mit den K.O.-Tropfen. Womit hab ich dich eigentlich verdient? Schwebst in mein Leben wie ein Engel von der Wolke und lässt dich hier auf meinem Schreibtisch nieder. Aber wo kommst du nur so plötzlich her? Getränke. Komm ja schon. Küss mich. Dann kriegst du einen Schluck. Aber jetzt hätte ich doch gern was zu trinken. Klar, Baby. Wo ist dein Glas? Mach die Augen zu und gib mir die Flasche. Wie du willst, mein Engel. Hier. Und jetzt darfst du die Augen auch wieder öffnen. Oh Gott im Himmel. Du bist so hot. Cheers. Am liebsten würde ich dir die ganze Bank zu Füßen legen. Oh, ich würde sie nehmen. Kann mir vorstellen. Aber die braucht eine Frau wie du doch gar nicht. Genau. Scheiß auf die Bank. Küss mich lieber nochmal. Du regelst dich hier sexy auf meinem Schreibtisch und sagst, ich soll auf meinen Arbeitgeber scheißen? Hot, hot, hot. Wenn du dein Glas ausgetrunken hast, könnte ich mir sogar vorstellen, mich umzudrehen. Ach, Babe, du machst mich rasend. Braver Junge. Ja, bitte, dreh dich jetzt um, bitte. Ungefähr so? Ja, genau so. Na also, geht doch. Aber wo genau hast du jetzt diese Schlüsselkarte hingesteckt? Da bist du ja schon. Es ging tatsächlich fast ein bisschen zu leicht. Hast du die Sachen? Alles hier, in der Tasche. Hast du das wieder gemacht? Das ist echt eine amtliche Tasche. Berufsgeheimnis. Okay, sollen wir? Ran ans Dynamit. Richtig niedlich, wie du immer in diesen Sprengkram verknallt bist. Puh. Ja, mir ist auch gerade ganz anders. Das ist kein kleiner Juwelenjob. Das ist ein großes Ding, Bella. Bonnie, uns kann gar nichts passieren. Becky hat von draußen alle Systeme unter Kontrolle. Bengels wartet mit einem schnellen Auto. Der einzige Mensch, der außer uns hier drin ist, hat dein Betäubungsgewehr abgekriegt. Wir müssen einfach nur in Ruhe diese hübschen kleinen Fächer hier ausräumen. Okay. Hast du eine Tasche in deinen Trikotagen? Ja, wieso? Nimmst du die Schlüsselkarte? Mein Fummel hier ist zu posch für praktische Details. Gib her das gute Stück. So, jetzt wollen wir doch mal sehen. Das sind ja echt eine Menge Schließfächer. Okay. Hast du einen Job für mich? Du knetest ein daumennagelgroßes Stück von der Masse auf das Scharnier von jedem Schließfach und drückst dann einen Sprengzünder rein. Mhm. Schau, wie ich das mache. Ja, so. Einfach von Fach zu Fach, wie bei einem Safe, nur ein paar Tüchchen mehr. Klar? Klar. Sollen wir doch mal sehen. So, die Konten der Bank. Herrlich, diese Hitze da. War eine verdammte Scheißidee, eure Cum-Ex-Sache. Max und Wetter ja schon ziemlich. Verarscht mich einfach ein ganzes Land und kommt damit durch. Ich stehe ja total auf mir. Dann kann ich ja endlich sagen. Eure Kohle geht jetzt komplett an NGOs, an Leute mit einem Gewissen. Auf dem Dach schlafen. Das bringe ich euch jetzt bei. Dass das kein nachhaltiger Umgang mit unseren Ressourcen ist. Dachterrasse. So. Ist ein Muss. Leutchen. Verabschiedet euch von eurem Geld. Mit Jetski übers Wasser rasen. Es wird ihm offshore gut gehen. Paris-Dakar am sonnigen Strand, nämlich eure restlichen Millionen. Die sind doch eh schon da, oder? Du sag mal, was machst du da eigentlich? Ich? Nichts. Ich dachte, ich hätte dich irgendwas von NGOs sabbeln hören. Nö, hast dich verhört. Bereit? Bereit. Alles funktioniert. Ja, funktioniert das. Ich bin noch ein verdammter Profi. Meine Fresse. Ich sehe es schon glitzern. Da ist Schmuck, Bonnie. Beruhig dich, Süße. Wir haben es noch nicht eingesammelt. Hier, schnapp dir eine Tasche. Wow. Hier ist tatsächlich ein Haufen Schmuck und Kohle. Ich fasse es nicht. Ich dachte, die reichen Scheißer bewahren in diesen Schließfächern nur Wertpapiere und Testamente auf. Und der Rest liegt in der Schweiz. Wenn Sie Ihre Bankberater Cum-Ex-Geschäfte machen lassen, haben Sie auch Schwarzgeld. Und den Schmuck von Tante Charlotte sowieso. Wenn ich hier nicht bald rauskomme, werde ich noch wahnsinnig. Dann denke ich, ich bin eine Elster oder so. Ja, wir haben es ja gleich. Ja, wir haben es gleich. Okay, ich bin durch. Warte. So, ich auch. Abmarsch. Abmarsch. Okay. Da draußen, das ist Bengels im Wagen. Oh Gott. Oh ja, gleich haben wir es geschafft. Durchatmen. Wir müssen nur noch durch die Glastür und ins Auto. Kein Problem. Gib mir die Schlüsselkarte. Ja. Was zur Hölle? Mach nochmal. Verdammte Scheiße. Jetzt nicht nervös werden, gib mal her. Vielleicht muss man die nur kurz an den Klamotten. Nein, die geht nicht mehr. Die hat sich in den Laden, die... Scheiße, Bella. Oh. Hattest du die etwa bei dem Telefon stecken? Ich hab nur die eine Tasche. Fuck! Fuck, fuck, fuck, fuck. Wir kommen hier nicht mehr raus. Richtig, Bella, hier kommen wir nicht mehr raus. Ich sah die beiden da hinter der Glastür stehen, wie zwei Goldfische im Glas. Ihre Münder öffneten und schlossen sich panisch, als ob sie zu ertrinken drohten. Ich hatte Bengels gesagt, dass ich nicht mitkommen würde. Sie hatte ihre Hand auf meine Wange gelegt, ihre grauen Augen hatten mir bis auf den Grund geschaut. Okay, hatte sie gesagt, okay. War schön mit dir, Bulle. Dann hatte sie mir einen letzten schnellen Kuss gegeben und war abgehauen. Aber ich hab's nicht ausgehalten. Und jetzt stand ich eben doch hier, genau zwischen Fluchtwagen und Bank und sah diese Gesichter. Und als ich mich umdrehte, sah ich Bengels im Wagen sitzen. Sie saß hinterm Steuer und schaute mich an. Ich hatte keine Ahnung, was das da in ihren Augen war. warum das so glänzte. Ich hatte Bengels noch nie weinen gesehen. Aber wahrscheinlich war da nur ein bisschen Rauch im Auge von den ewigen Zigaretten. Ich mochte diese Frauen. Alle vier, Gott, wie ich sie mochte. Und wie ich sie bewunderte für ihren Mut. Ich gab Bonnie und Bella ein Zeichen, in Deckung zu gehen. Dann zog ich meine Knarre, zielte auf die Glastür, genau auf die Scharniere. Die Scheiben sind aus Panzerglas, aber jede Tür, jede Mauer, jede Falle, alles hat seinen Schwachpunkt. Erst die oberen, dann die unteren. Bonnie und Bella kamen wieder zum Vorschein. Dann fingen sie an zu grinsen. Worauf wartet ihr? Kommt endlich. So steigt ein. Hui, das war knapp, mein lieber Scholli. Oh, wir haben es geschafft. Hey, Ladies. Oh. Noch Platz für einen blinden Passagier? Ja! Havanna. Ein Hörspiel von Simone Buchholz für die Reihe Feminist Gangster. Es sprachen Bella, Katrin Angerer, Bengels, Bibiana Beglau, Becky, Katja Bürkle, Bonnie, Julia Riedler, Bulle, Ole Lagerpusch, Privatkundenchef, Wolfram Koch. In weiteren Rollen Heidi Ex, Sascha Nathan, Christoph Pütthoff, Nils Kreutinger, Heinrich Gieskes und Samuel Simon. Besetzung Leon Hase, Dramaturgie Leonhard Koppelmann, Ton und Technik Ursula Putyra, Julia Kümmel und Josuel Teegarten. Regieassistent Miriam Brandt. Regie Silke Hildebrandt. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2020. Was macht Bella eigentlich? Ich habe sie seit dem Mittagessen nicht mehr gesehen. Hat jemanden kennengelernt? Einen Künstler. Ah ja? Ein Künstler? Hätte ich ehrlich gesagt auch mal wieder Bock drauf. Auf einen Künstler? Auf ein Date. Mit wem auch immer. Nur nicht irgendwas mit Privatkundenchef. Ach, das kommt schon noch. Das ist doch eine coole Stadt hier. Ihr habt gut reden, ihr Turteltäubchen. Ich gehe dann mal lieber Getränke holen. Bonnie? Oh Mann. Es ist Becky. Becky. Wie sie das in Antwerpen einfach machen konnte. Ich meine, einfach so verschwinden, ohne sich nochmal umzudrehen. Sie hat nie mal gesagt, wo sie hin will. Geht's ihr gut? Was schreibt sie denn, Bengels? Hm? Wo ist sie? Hier ist ein Bild. Warte mal. Da ist ein Kaffee. Da ist ein Palm. Zeig her. Hier. Sie hat irgendein Tier im Arm. Ist das eine Eidechse? Das ist ein Leguan. Sie hat einen Leguan als Haustier? Wo zur Hölle ist sie? Havanna? Havanna. Redaktion Leonhard Koppelmann.